1b. Hören Sie und ergänzen Sie jeweils die Wegbeschreibung zu dem Plan. Wegbeschreibung 1. Zur Bank gehen Sie geradeaus und die dritte Straße nach links. An der nächsten Kreuzung gehen Sie nach rechts und sehen nach 200 Metern die Bank auf der linken Seite. Wegbeschreibung 2. Das Theater. Also, Sie müssen hier gleich über die Brücke gehen und dann nach links. Dann gehen Sie etwa 500 Meter das Flussufer entlang. Am Isarplatz überqueren Sie die Straße und gehen in die Gärtnerstraße. Sie gehen noch am Kino vorbei und dann sehen Sie rechts das Theater. Wegbeschreibung 3. Die Universität. Also, hier vorne an der Ampel biegen Sie nach links ab. Dann fahren Sie geradeaus bis zum Kreisverkehr. Sie nehmen die dritte Straße und fahren etwa 2 Kilometer geradeaus. Nach der Unterführung sehen Sie auf der rechten Seite eine Kirche. Der Kirche gegenüber ist die Universität. Wegbeschreibung 4. Sie möchten nach Klein-Wellersdorf. Da müssen Sie umkehren und bis zum Ortsende fahren. Dann weiter geradeaus bis zum Ortsschild Groß-Wellersdorf. Gleich nach dem Ortsschild biegen Sie rechts ab in die Landstraße und fahren ungefähr 1,5 Kilometer geradeaus. Sie kommen über ein Bahngleis, sehen dann rechts einen großen Bauernhof und dann kommt auf der rechten Seite das kleine Schild nach Klein-Wellersdorf. Da biegen Sie nach rechts ab und sind dann gleich da.